WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Neid. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die richtig neidisch sind auf eine Person oder auf irgendetwas anderes. Man kann ja auf tausend Sachen neidisch sein, auf Geld, auf Erfolg, auf Ruhm, vielleicht auf Schönheit. Ach, es gibt ganz viele Beispiele und jeder von uns ist ja schon mal neidisch gewesen. Ich glaube, es gibt kaum einen Mensch, der ganz ohne Neid durch das Leben geht. Und da gibt es Menschen, die sind extrem neidisch auf andere und andere wiederum, na, da läuft das relativ harmlos ab. Also, auf wen seid ihr oder wart ihr vielleicht mal so richtig neidisch? Und so sehr, dass ihr immerzu diese Person vor Augen habt und euch das auch vorstellt, was die Person hat, was ihr nicht habt. So, und umgekehrt möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die beneidet werden. Also ihr, die ihr schön seid, die ihr reich seid, die ihr erfolgreich seid, die ihr vielleicht aus einer guten Familie kommt oder was auch immer. Und ihr kriegt es so mit, dass andere Leute euch beneiden. Wie ist das? Was glaubt ihr, warum die euch beneiden wollen, die genau das haben, was ihr habt? Ist es Missgunst, was dahinter steckt? Wie geht ihr damit um? Also, ich bin sehr gespannt auf die Anrufe heute und das, was ihr zu erzählen habt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Neid. Erster Anrufer. Das ist eine Anruferin. Und sie heißt Maria und ist 32. Guten Morgen, Maria. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Maria. Zum Thema Neid. Ja. Ja, ich gehöre, glaube ich, zu denen, die beneidet werden und das leider auch noch von meiner besten Freundin und Trauzeugin und das liegt daran, dass ich jetzt ein kleines Baby habe und sie nicht und sie sich das sehr wünscht. Das hört man ja ganz oft, dass Frauen auf andere Frauen neidisch sind, wenn die andere Frau ein Kind hat und die neidische Frau noch kein Kind hat. Es ist eine enge Beziehung hast du zu dieser Frau. Ja, das ist fast eine Wahlverwandtschaft. Also wir haben uns während des Studiums kennengelernt und beide Medizin studiert, sind durch ganz harte Zeiten zusammengegangen. Sie war meine Trauzeugin, ich war dann vor anderthalb Jahren ihre Trauzeugin. Das ist und sie ist wahrscheinlich so alt wie du ungefähr? Genau, ist jetzt Anfang 30 auch und hat, ja, es war ganz paradox. Ich habe das niemandem erzählt, dass ich gerne ein Kind hätte, weil ich ganz viel Angst hatte, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Ich hatte eine große Bauchoperation, als ich jünger war. Bei meiner Mutter war das schwierig und ich dachte, oh, wenn mich da alle drauf ansprechen, das ertrage ich nicht. Ja? Mhm. Ich habe das niemandem erzählt und ich habe letzten Sommer gedacht, ach, jetzt wäre der Zeitpunkt mit meinem Mann zusammen und dann hat das sofort geklappt. Mhm. Und sie hatte ein paar Monate vorher geheiratet und hatte es allen erzählt, dass sie sich gerne ein Kind wünscht und das ist genau das passiert, was ich so immer befürchtet hatte, dass sie von allen angesprochen wird und es klappt nicht und es klappt nicht und es zeichnet sich ab. So ist das bei ihr jetzt. Es klappt nicht und klappt nicht. Hast du, du hast keinem davon erzählt, dass du gerne ein Kind hättest und als du dann schwanger warst, hast du es ihr mit zu den Ersten erzählt? Ja, nee, ich habe ganz lange gewartet. Ich war schon im 4., 5. Monat und habe es dadurch fast auch noch keinem anderen erzählt, weil ich dachte, ich würde es ihr schon gern zuerst erzählen, aber sie erzählte dann immer, es ist schwierig und ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich lange nicht getraut. Ich habe mir irgendwann ein Herz gefasst und es ihr erzählt und das hat dann auch das geführt. Also, wie war die allererste Reaktion, als du es ihr erzählt hast? Wir halten nochmal fest, während dieser Zeit hat sie schon versucht, immer wieder schwanger zu werden. So, wie hat sie reagiert? Na, so wie man sich das wünscht, nett und freundlich, ja. Und sie hat sich sehr für mich gefreut. Und ich habe aber gemerkt, also sie ist nicht grün neidisch, ne? Es gibt da Leute, die giftig neidisch sind. Damit könnte ich viel leichter umgehen. Sie ist traurig neidisch. Sie ist unglaublich traurig und das schimmert so durch. Und sie konnte es mir letztes Jahr dann Silvester auch sagen, dass sie hat eine Babydecke für den Kleinen gehäkelt und gesagt, sie hat im Sessel gesessen und geweint und geweint und geweint. Das macht es ja wirklich für den Beneideten noch schwerer, wenn jemand traurig neidisch ist. Wenn sie giftig wäre, könntest du, glaube ich, besser damit umgehen als so. Ja. Absolut. Wie, wenn sie mit deinem Kind jetzt irgendwie zu tun hat, was hast du für ein Gefühl? Was glaubst du, wie das für sie ist, wenn sie das Kind in den Arm nimmt, mit ihm spricht und so weiter? Ich sehe immer, wie traurig sie ist. Aber sie kann den, ist das ein Junge? Das ist ein kleiner Junge, ja, ganz sie, genau. Sie kann den Kleinen aber herzlich in den Arm nehmen? Tja, also sie war ein, zweimal hier während der Schwangerschaft und kommt jetzt dazu, dass sie ein ganz tolles Jobangebot im Ausland bekommen hat, worauf ich auch manchmal neidisch bin. Ja? Wenn ich hier Windeln wechsle und denke, oh verdammt, ja, warum habe ich eigentlich promoviert, um jetzt hier Scheiße wegzumachen? Ja? So, ja, und sie sagt, es ist eine unglaublich große Distanz eingetreten. Also sie kann sich zum Beispiel jetzt oft, sagt sie, Fotos und Videos von dem Kleinen überhaupt nicht mehr angucken. Und war einmal hier, konnte ihn auch auf den Arm nehmen, aber es war nicht herzlich. Nicht wirklich herzlich. Ja. Es aber, war schon herzlich, aber unglaublich traurig dabei. Und das macht mich einfach auch so traurig. Aber durch ihr Job im Ausland seht ihr euch da definitiv dann auch weniger? Genau, wir sehen uns weniger, aber das war vorher. Also ich war auch schon im Ausland und wir waren in Studium wechselseitig im Ausland. Und wir haben uns kaum weniger gesehen, weil wir über Skype quasi dauernd in Verbindung waren, und WhatsApp und was auch immer. Das hat so deutlich abgenommen. Fragt sie denn, wenn sie mal mit dir chattet oder wenn sie schreibt, fragt sie nach dem Kleinen, wie es ihm geht? Ja, sie fragt schon. Aber mehr so, wie man fragt, weil man fragen muss. Ne? Also ja, man verstehe. Merkt, dass es immer ein heißes Eisen ist und dass wir beide uns drehen und ich weiß überhaupt nicht, was ich besser machen würde. Ich hoffe täglich, dass sie anruft mit der Nachricht, sie ist doch schwanger. Hast du die Befürchtung, nehmen wir an, was wir nicht wünschen wollen, aber es könnte ja dennoch sein, dass sie nicht schwanger wird, dass sie nie schwanger wird, dass dadurch vielleicht euer Kontakt auch versandet? Ja. Also das spricht da quasi meine schlimmsten Befürchtungen aus. Ja. Also ich denke, wenn das gar nicht wird, man weiß es nicht, ja. Also da gibt es ja dann jetzt auch Hilfsmittel und wir sind ja auch wohl unterwegs. Aber es zeichnet sich ab, dass es doch nicht so leicht werden wird. Und wenn das nicht geschieht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist sie hat jetzt Silvester hat sie es angesprochen und ist offensiv gewesen. Wie hast du darauf reagiert, als sie das gesagt hat? Das ist ja auch sehr schwer, darauf zu reagieren, finde ich. Ja, also ich war einerseits unglaublich erleichtert, andererseits wusste ich gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist genau das Thema, das ist so eine Sprachlosigkeit. Ich weiß dazu nicht mehr, was ich sagen soll. Da kann man ja auch wenig zu sagen. Da kann man nur sagen, dass man das hoch der Person anrechnet, dass sie es ausdrückt. Ja. Aber letztendlich muss sie ja mit diesem Gefühl klarkommen. Da kannst du ihr ja gar nicht helfen. Du kannst ihr als gute Freundin dieses Gefühl verzeihen. Das kannst du machen. Ja. Aber du kannst nicht helfen, dass sie es überwindet. Und es ist so die Person gewesen, also das war früher oft so, dass ich beneidet worden bin. Ja, weil gut, in der Schule alles kein Thema, so, ne? Und ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut, dass dieses, ne, so. Und das ist die einzige, oder das ist wirklich sonst die Person, der man jeden Erfolg und alles Tolle erzählen kann, wie alles Traurige, weil sie eben sonst nicht neidisch ist. Gar nicht. Sie hat aber nach diesem Silvester hat sie es nicht nochmal thematisiert. Nein. Dann habe ich es ab und zu mal wieder thematisiert. Weil ich dachte, wenn das so der Elefant im Raum ist, ist uns beiden auch nicht geholfen. Ja? Und sie wird aber sofort traurig und dann rede ich auch nicht weiter drüber. Aber dann reden wir auch sonst kaum, weil ich sonst im Moment kaum was anderes erzählen kann, außer mein Leben mit Baby. Ja, klar, sicher. Das ist natürlich noch eine besondere Schwierigkeit, dass du jetzt natürlich sehr eingenommen von der neuen Lebenssituation bist und gerne auch darüber sprechen möchtest und dich mit deiner besten Freundin austauschen möchtest. Und das geht nicht im Moment. Ja, und vor allem nicht immer erzählen können, was auch nicht toll ist. Ja. Dass es auch anstrengend ist und dass es auch nachts um drei doof ist. Aber das ist kein Trost für Sie. Nein, es ist umso schlimmer, weil das ist ja, genau das kann ich ihr nicht erzählen, weil genau das wünscht sie sich ja. Genau, also dann genau, ne, ist das Argument, also jetzt reg dich doch nicht auf, weil der kleine Nacht und immerhin hast ich, du ja einen Kick. Ich glaube, so, dass ne? Der Neid ist ein ganz schlimmer Dämon. Ja. Und man braucht sehr viel Kraft und sehr viel Souveränität, ihn zu bezwingen. Und der erste, und ich glaube, der erste große Schritt ist, dass man sich des Neides wirklich bewusst ist. Solange man das noch sich unbewusst treiben lässt, ist es noch viel, viel dramatischer. Das tut mir sehr leid für euch, Maria. Du hast deine beste Freundin im Moment auf Distanz, ohne deine Schuld, und du kannst auch nichts daran ändern. Ich glaube, du hast dich bisher gut verhalten. Jetzt müssen die Dinge sich entwickeln. Hoffentlich wird sie schwanger. Und wenn sie nicht schwanger wird, hoffen wir sehr, dass sie zu der inneren Haltung kommt, dass sie den Neid überwindet. Aber das ist ein schwieriges Ding. Das hoffe ich auch. Ich wünsche es dir und eurer Freundschaft auf jeden Fall, dass sich das in welcher Weise auch immer wieder gut fügt. Das ist nett von dir. Vielen Dank. So, und dir und deiner Familie und deinem Kleinen wünsche ich natürlich auch alles Glück der Welt. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Maria. Mach's ciao. Gut. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute Nacht ist Neid. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die beneidet werden, so wie Maria gerade. Und ich möchte mit euch sprechen, die ihr neidisch seid auf einen anderen Menschen. Oder auf irgendetwas anderes neidisch seid. Es muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Erika. Erika ist 68. Guten Morgen, Erika. Guten Morgen. Guten Morgen, Erika. Wirst du beneidet oder bist du neidisch? Im Moment bin ich, oder seit Monaten bin ich neidisch auf Leute, die normales Gewicht haben und die rausgehen können. Oh. Ich wiege seit, sagen wir mal, 2 Jahren nur 40 Kilo. Ich dachte jetzt, du wärst extrem übergewichtig. Ich bin untergewichtig. Ja, du hast 40 Kilo. Warum? Warum bist du, wiegst du so wenig? Ich weiß es nicht. Ich fange jetzt wieder an, normal zu essen. Also ich werde auch gleich noch mal warm essen. Ich bin auch bei meiner Hausärztin. Die weiß von meinem Gewicht. Du sagst, du isst jetzt wieder normal. Hast du vorher nicht normal gegessen? Weil ich alleine bin, ist mein Appetit weniger geworden. Seit wann bist du denn alleine? Ach, ich bin alleine seit 30 Jahren. Ach so. Aber mit dem extremen Untergewicht, das ist noch nicht so sehr lange? Ja, seit 2 Jahren. Du hast aber keine Erkrankung, keine körperliche... Nein. Ich lasse mich jedes Mal, einmal im Jahr zum großen Check-up. Ja. Blut ist in Ordnung und seit ich nicht mehr arbeiten gehe, das ist jetzt, ich bin in Rente seit 4-5 Jahren, und seitdem geht's mit mir bergab. Das heißt, du hast auch gar keinen Spaß, dir mal was Leckeres zu kochen, schön Tochteressen zu gehen oder was man alles so machen kann? Also ich habe einen Bekannten, der immer für mich einkaufen geht, und wir haben hier eine sehr gute Metzgerei, die auch warm kochen. Ja, und da esse ich dann 2 Tage dran, ne? Ja, ich wollte dich gerade fragen, was isst du so am Tag? Was ist so die Menge, die du zu dir nimmst? Ach, was esse ich? Also zum Frühstück, ich habe da so Auflagen gekriegt mit viel Butter, viel Schokolade. Was meinst du, wie viele Leute dich jetzt beneiden? Ja. Also viel Butter aufs Toast oder aufs Brötchen morgens? Auf eine Scheibe, Schwarzbrot, sagen wir mal. Okay, soll ja auch noch ein bisschen gesund sein. Gut, Schwarzbrot, dick Butter drauf und möglichst dick mit Käse oder Wurst. Richtig, ganz genau das. Okay, wie viele Scheiben Brot isst du morgens? Eine. So, ja, da sind Körner drin, also. Okay. Da komme ich erstmal mehr aus. Und mittags? Ich fange dann erst um 3 Uhr an, Mittag zu essen. Also, das heißt also, ich gehe mal, wann stehst du in der Regel morgens auf? Ach, 6, 7 Uhr morgens. Okay, das ist ja schon sehr früh. Das heißt, von 7 bis 3 oder von 7:30 bis 3 ist nichts. Nein, nee. Aber du könntest ja jetzt zwischendurch mal ein bisschen naschen, Schokolade essen, Pralinchen oder sowas. Ja, die stehen mir mittlerweile aus. Ich kann sie nicht mehr essen, weil ich zu viel Süßes gegessen habe. Ach so, okay. Aber ich habe jetzt doch wieder was rausgeholt, wo Schokolade mit dran ist. Also Kekse mit, ja, mit Schokolädchen. So, jetzt sind wir waren hier stehen geblieben beim Mittagessen ungefähr um 3 Uhr. Wie sieht so dein Mittagessen in der Regel aus? Ja, wie gesagt, also Bekannter holt mir das. Mhm. Dann ist das noch schön warm. Mhm. Und dann esse ich da die Hälfte von, weil das ist wirklich reichlich. Also ist es Fleisch mit vielleicht ein bisschen Sauerkraut? Oder Ja. Oh, Gemüse ist für mich. Hm. Ist gut. Sehr gut. Ja. Gut, die halbe Portion ist okay. So, das ist jetzt. Und die andere Portion esse ich am nächsten Tag. Gut. Und abends? Wann isst du abends wieder was? Ja. Das ist jetzt ein Problem. Da esse ich dann die Schokolade. Mhm. Also kein richtiges Abendbrot mit. Nein. Das wird der Fehler sein. Das wird der Fehler sein. Wenn du um 3 Mittag gegessen hast, dein kleines Mittagessen. Und ich merke, du bist eine Nachteule, wir telefonieren jetzt noch miteinander. Ja, das heißt, du kannst guten Gewissens um 10 Uhr dir nochmal ordentlich was Leckeres machen. Lecker Brot. Salat, ja, Brühwurst. Das Blöde ist, wenn man alleine ist, dann, ich decke mir dann auch schön den Tisch mit einem schönen Set. Genau. Weil das Auge isst ja mit. Ja, genau. Aber du hast doch kein Hungergefühl dann? Nee. Du isst einfach, weil es vernünftig ist zu essen. Ja, richtig, genau, weil man muss. Wenn du nicht müsstest, würdest du kaum was essen. Das war anfangs so. Ist ja fast, das klingt ja fast wie durchaus doch auch eine Essstörung. Hast du das mal überlegt? Nee, ist es nicht. Ist keine Essstörung. Ich habe mit etlichen Leuten gesprochen. Mhm. Auch heute, ich habe noch mal mit meiner Cousine, die wohnt im Nachbarort, gesprochen. Die ist genau das Gegenteil von mir. Ja. Die ist schön mollig und der schmeckt's. Also über das Essen haben wir uns nicht unterhalten. Ach so, okay. Ich spreche auch gar keine mehr auf das Essen an. Aber die ist ein bisschen dicker als du. So meinst du das Gegenteil? Genau das Gegenteil. Wie ist es denn ja, so aber das ist, weil meine Mutter war auch pummelig. Ja, das ist cool. Ich habe auch eine Schwester, die ist genau das Gegenteil von mir. Wie ist es denn mit den Getränken? Da kann man ja auch Kalorien gut zu sich führen. Was trinkst du? So was ich... Wasser, Kaffee, ja. Alles nicht malen so Tee, also jetzt wo es so heiß war, habe ich mir Tee aufgeschüttet. Alles nicht so kalorienreich? Vielleicht solltest du dir mal so Getränke aussuchen, wo richtig was drin ist. Was wäre das zum Beispiel? Ja, ich bin mir da nicht so... Ich trinke keine Milch, seit meinem dritten Lebensjahr trinke ich keine Milch. Vielleicht so Aufbaugetränke, was die Sportler trinken, da kenne ich mich nicht so aus. Müssen wir mal ein bisschen überlegen. Ja, und zwar hatte ich, wo ich nach Arbeiten gegangen bin, habe ich einen Kamm getroffen, der hatte ein Krebsleiden und nahm immer mehr ab. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, dann ist er zusammengebrochen und dann ist er zu einem anderen Arzt gegangen. Wieso haben Sie sie aus dem Krankenhaus gelassen? Sie sterben doch. So, und der hat, das ist wie Astronautenkost. Ja, das ist hochkalorienreich. Und das kriegt er von der Krankenkasse verschrieben. Guck. Flaschenweise. Das schmeckt so ein bisschen seltsam. Ich habe das mal probiert. Also so doll schmeckt das nicht. Aber du könntest. Ach doch. Also mir hat er dann gut geschmeckt. Siehst du, dann könntest du es ja auch irgendwie pur trinken. Dann hatte er mir Flaschen gegeben. Ja. Weil er zu viele hatte. Und hast du die getrunken? Ja, natürlich habe ich die getrunken. Das siehst du, wenn die, ich weiß nicht, wie teuer die sind, dann könntest du dir die ja vielleicht auch so mal ab und zu kaufen. Ja, wer wenn man dran kommt. Ja, die kriegst du in der Apotheke, glaube ich. Das ist gar kein Ding. Damit der Ja. Ich habe das schon mal gemacht. Bin ich in meine Apotheke gegangen, wo ich seit Jahrrunden hingehe. Mhm. Und der hat mir die bestellt. Ja, siehst du. Und dann habe ich aber dann keinen Appetit mehr da drauf. So. Mensch, Erika. Dann habe ich die vergammeln lassen. Ah, so darf es nicht sein. Wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, damit du was auf die Rippen kriegst, Mensch. Ja, wem sagst du das? Ja, und jetzt nochmal auf das Neid zurückzukommen. Du bist wirklich neidisch auf Leute, die rausgehen können, weil du das Gefühl hast, die gucken dich alle an, oder ja, warum? Ja, tun sie auch. Da kommt die dürre Erika, sagen die dann. Oder so. Man weiß es nicht. Also ich habe mich schon mal so verkleidet, jetzt mit Sonnenbrille auf, damit mich keiner erkennt. Mhm. Aber ich bin schon so was von lahm geworden, dass ich schon kaum mehr meine Beine bewegen kann. Ja, siehst du, das ist ich habe Gott sei Dank sehr nette Nachbarn hier. Das ist doch verrückt, du bist eine gesunde Frau. Ja. So. Und alles. Und auch lebenslustig. So, auch lebenslustig. Und du trotzdem vegetierst du da irgendwie so in deiner Wohnung? Das ist doch nicht gut. Du musst unter Leute, du musst ein bisschen wieder zunehmen, du musst auch mehr Spaß am Leben haben. So, genau so ist das, ja. Vielleicht wäre ja doch so ein bisschen psychologische Hilfe gar nicht so übel in deinem Fall. Denn da war ich jahrelang. Bringt nichts. Oder? Nee, ich bin da gar nicht mehr hingegangen. Warst du beim Psychologen? Ja. Auch wegen dieser Sache? Nein. Nee, da hatte ich was anderes. Darf ich? So eine Angstzustände. Ach so, okay. Aber Erika, also wir sind uns einig, dass da was geschehen muss, damit du deine Lebenszeit nicht verdaddelst. Du bist gesund und du bist in einem Alter, wo viele Menschen eben leider nicht mehr so gesund sind. Das muss man wertschätzen. Das heißt, da muss jetzt Lebensenergie wieder zu dir und in dein Leben rein. Ja. So, vielleicht gibt es da doch noch den einen oder anderen psychologischen Trick. Deswegen möchte ich dir sehr gerne anbieten, dass mein Psychologe, auch das wäre nett, der Jürgen, sehr netter Kollege, dass der auch nochmal mit dir spricht. Vielleicht hat er noch eine Idee. Darf ich kurz mit Domian sprechen? Ich sehe dich im Fernsehen und rede mit dir. Und deine Stimme hört sich im Telefon anders an. Ja. Du kommst aus Gummersbach. So ist es, ja. So, und ich wohne 20 Kilometer von Gummersbach weg. Wo denn? Eine aus Wipperfürth. Natürlich kenne ich Wipperfürth. Na klar. Siehst du, da komme ich gebürtig her und habe 30 Jahre da gewohnt. Aber du hast so von der Stimme, klingst du eher wie eine Rheinländerin, wie eine Kölsche. Ja, nur Wipperfürth ist Rheinland. Ja, zählt dazu, ne? Gummersbach nicht. Ja, nee, ich wohne aber auch schon sehr lange jetzt in Bonn. Ach so, okay, gut, dann ist alles klar. Dann habe ich mir den Dialekt hier so angewöhnt. Ja, genau. Ja, meine liebe Erika, das war's dann, ne? Ja. Also, ich wünsche dir, dass du ein paar Funde da drauf kriegst und dass dass du schön flanieren kannst im schönen Bonn demnächst. Und der Jürgen, der ruft dich jetzt nochmal an und ich bitte dich aufzulegen. Ja. Alles Gute, toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Ja. So, 0800 220 5050. Wer von euch ist neidisch? Wer von euch wird beneidet? Hier ist Iwika, stimmt das? Hallo? Ja, das stimmt. Ich habe es ganz blöd ausgesprochen. Ja, das Iwica ist mein Name. Iwica, okay, das ist ja so falsch. Warst genau. Genau. Iwica. Iwica, richtig. Kroatischer Herkunft. Okay. Und ich bin aber mit 5 Jahren hierher gekommen. Ja. Deutschland. Also, ich hoffe, man hört es nicht. Man hört es überhaupt nicht. Wie ein Urdeutscher klingst du. Ach, das klingt ja spitze. So, mein Lieber. Guten Morgen. Bist du neidisch? Auch ich bin neidisch. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin neidisch auf die Flüchtlinge, die hierher kommen. Mhm. Warum? Das klingt im ersten Moment befremdend, weil man denkt, die armen Leute. Ja, ja. das war auch mein erster Gedanke. Also bei mir ist so, ich suche einen Job und ich tue auch was dafür und ich habe jetzt einen 1-Euro-Job und ich habe das auch mit meinen Kumpels, mit dem Patrick und dem Andi besprochen gehabt und da habe ich halt angefangen in der Flüchtlingsunterkunft zu arbeiten. Und das war ein ehemaliges Krankenhaus. Wo, in welcher Stadt bist du da aktiv? Das in der Stadt Hannover. Hannover, ist das. Okay, ja. Genau. L.A. Ghetto nennt man das, also Lahe, aber da ist halt ein Krankenhaus. Ich wohne dort nicht und ja, also ich bin da quasi eine Art Aufsicht. Wenn jetzt Leute kommen, die was spenden möchten, dann nehme ich das zuerst entgegen und leite das dann weiter an die Kollegen, die das dann verteilen und sortieren. Okay, also ein guter und ehrenwerter Job, den du da machst, finde ich. Ja, das stimmt, ja. Nur mit dem Gehalt müsste man noch ein bisschen, ne? Euro, aber alles, ja. Da gebe ich dir recht. Jetzt aber zum Neid. Warum bist du neidisch auf die Flüchtlinge? Kommt zum Neid, ja. Also ich sehe dann halt auch alle, was da alles ankommt. Und bei mir ist es so, ich gehe halt mit dem Patrick immer bei Kiek einkaufen. Und ja, ich sehe dann halt, das sind Klamotten von Hugo Boss und Replay, also die tollsten Marken, Sachen, die ich mir selber nicht leisten kann. Die spenden die Leute und die bekommen dann die Flüchtlinge. Das spenden die Leute, genau. Und also ich habe ja so mitbekommen, dass mittlerweile so viel gespendet wird, dass hier, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit. Kannst du da nicht das auch etwas bekommen dann, wenn du den Verteilern das sagst? Ich weiß es nicht. Es wird zwar manchmal so munkelt, dass es auch unter der Hand irgendwo noch weggeht oder dass die Leute das weiter verkloppen. Aber das möchte ich jetzt hier nicht im deutschen Fernsehen dann nochmal so äußern. Das ist halt nur eine Spekulation. Ja. Also Gerüchte gibt's immer. Ich habe es nicht gesehen, sagen wir es mal so. Ich habe es nicht gesehen, ich habe noch nie was bekommen, aber auch nicht gesehen. Ja, und wenn ich das noch kurz weiterführen darf, ich habe dann halt auch im Fernsehen jetzt ein bisschen die Sachen verfolgt und habe auch gesehen, wie die Wirtschaft das halt auch anpreist, dass die Leute integriert werden. Da frage ich mich halt, ja, was ist mit mir? Wo bleibst du? Ja. Kann man ja im ersten Moment auch verstehen, dass du so Gefühle hast. Wie ist das denn? Du bist jetzt 32 Jahre alt. Hast du fangen wir ganz vorne an, hast du einen Schulabschluss? Schulabschluss habe ich. Was für einen? Hauptschulabschluss. Okay. Hast du eine Lehre gemacht? Lehre nicht. Ich habe dann bei Videobuster angefangen. Das war eine Videothek und habe dort ja, mehr oder minder erfolgreich gearbeitet. Also war da mal bis hin zum Filialleiter. Ja, und dann kam das Internet und da war alles vorbei. Ja, genau. Da war das, weil die Branche lag flach. Ja. Erotikfilme, Action, Komödien, Familienvideothek. Ja. Also diese verschiedenen Genres wurden nicht mehr vor Ort bedient, sondern die Leute haben sich das dann halt im Internet ausgeliehen, beziehungsweise leihen sich das aus. Wie lange bist du jetzt arbeitslos schon? Ich bin jetzt schon 2 Jahre halt, ne? Knapp über 2 Jahre. Nun, du hast schon eine ganze Weile gearbeitet in deinem Beruf, hast da Erfahrungen gesammelt, du wirkst sehr... Genau, hab dann noch ein Praktikum habe ich noch gemacht, ja, im Hotel, aber das ist nichts geworden. Okay, du wirkst für mich eloquent, du wirkst für mich auch engagiert. Was heißt eloquent? Entschuldige, eloquent heißt, dass du gut mit Sprache umgehen kannst, du kannst dich gut darstellen, sprachlich. Hast du nicht die Überlegung schon gehabt, dass du eine Umschulung machst oder noch etwas zusätzlich anderes lernst über das Arbeitsamt? Ja, schon, aber das ändert ja jetzt nichts an meinem Problem, an meinem Neid halt. Ne? Nee, aber ich meine, vielleicht würde dein Neid dann auch vergehen. Damit will ich ja fertig werden. Ja. Das macht mich echt fertig jeden Tag. Das ist so zwischen Liebe und Hass. Ne? Aber vielleicht wäre das ja was der Weg, ich dann machen? Wenn du dein Leben veränderst. Und du bist ja noch jung, du bist ja erst 32. Wenn du weitergehst und für dich Erfolge auch fühlen könntest, Schritte nach vorne, würde vielleicht da auch der Neid vergehen. Denn dir ist ja völlig auch klar, dass diese Leute, die da kommen, ist auch enorm schwer. Gut, die kriegen erstmal vielleicht eine Bossunterhose oder so, aber damit ist es ja nicht getan. Die haben es ja auch extrem schwer, hier Fuß zu fassen, wenn sie hier bleiben. Ja, aber die klatschen doch alle und werden herzlich willkommen. Aber ist das so schwer? Ist es ja nicht wie für mich jetzt gerade, ne? Weißt du, ich meine, die tun. Ja? Die Leute, die helfen ja den. Gut, die haben da auch eine andere Situation, ne? Das muss man jetzt auch echt mal sagen. Das musst du wirklich immer mit bedenken. Die kommen aus schwersten Kriegsgebieten. Die haben furchtbare Dinge erlebt, die Kinder auch. Und da ist es ja eigentlich eine nette Geste, wenn man die erstmal ein bisschen beklatscht und denen auch zunächst mal was schenkt, damit die erstmal hier. Ich würde gar nicht an der Stelle, das ist mit dem Neid immer so, ich würde gar nicht mich weiter konzentrieren auf die anderen Leute, sondern ich würde überlegen an der Stelle, was kann ich an meinem Leben verändern? Das hat mir Adam auch gesagt. Das hat ein Kumpel von mir, mit dem ich darüber spreche, er ist übrigens auch Ausländer, also nicht, dass es hier rüberkommt, dass ich braun oder rechts wäre. Nee. Also ich hab auch gesagt, Adam, was soll ich da machen? Aber nochmal die Frage, hast du dich vom Arbeitsamt mal richtig beraten lassen, was du an Qualifizierungen tun könntest, absolvieren könntest? Ja, die wollen mich halt in so eine ähnliche Schiene schicken wie den Kamil halt, ne? Dass ich halt leichte Verkäufertätigkeiten oder halt Produktion, Zeitarbeit. Also die wollen mir keine Umschulung mehr zahlen jetzt in meinem Alter. Gut, das kann ich natürlich. Ja, ich bin da. Das kann ich natürlich jetzt von hier aus nicht beurteilen, welche Möglichkeiten du da hast. Aber ich bin sicher, es wird Möglichkeiten geben. Ich würde an deiner Stelle jede Möglichkeit erstmal am Schopf packen und das machen, damit du einen kleinen Schritt wieder, wenn du nur einen Zentimeter vorankommst. Weil es dir gut tut, tut deinem Leben gut. Wie lebst du denn zurzeit überhaupt? Bist du in einer Beziehung? Nee, ich bin allein mit mir und mein Computer sozusagen. Ja. Wie viel Geld hast du im Monat zur Verfügung? Am Ende, also was unterm Strich rauskommt? Ja, das meine ich. Ja, so 170, 180 Euro. Nun sieht man ja auch oft Bilder, wenn die Flüchtlinge kommen, dass viele von denen Handys haben, iPhones haben. Da habe ich auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, ja, guck mal da, die kommen an, die haben tolle Geräte und wir haben hier nichts. Achso, nee, das finde ich jetzt nicht. Das hast du nicht, so ein Gefühl hast du nicht. Nee, also da bin ich halt, es tut ja gut den Leuten, ne? Ohne diese ganzen Sachen wäre das ja alles nicht so gekommen. Ohne diese Vernetzung, das hat denen ja auch geholfen. Absolut, das ist ganz wichtig für die, es hat manch ein Leben vielleicht gerettet. Ich habe das gerade gar nicht ganz richtig verstanden. Du bist in diesem 1-Euro-Job jetzt in der Flüchtlingshilfe. Hast du dich dazu darum beworben oder hat man dich dahin bestimmt? Es war eine Mischung von beiden. Also ich habe dann am Ende gesagt, es wurde halt angeboten und, oder bestimmt, sagen wir es mal so. Aber ich habe das halt auch gern genommen. Es waren noch ein paar Alternativen und dann habe ich das so gemacht. Ja, also ich finde das erstmal super, das muss ich nochmal sagen, dass du es machst. Und ich glaube. Aber was kriege ich denn dann? Weißt du, wie ich meine, Domian? Also mit so einem Sinedin-Effenberg-Trikot oder sowas, da habe ich ja nichts. Mit so einem Bayern-München-Trikot oder. Ich brauche. Also ich finde es ja völlig legitim, wenn du da so scharf auf die Sachen bist und es sind genügend Sachen da, Mensch, dann frag die doch mal die Leute, ob sie dir nicht mal so ein Hemd oder so ein T-Shirt geben können. Lieber Himmel. Also, ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht in Allgäu ziehe. Wohin ziehst? In Allgäu, irgendwie nach Bayern oder so. Da heißt das, da soll es irgendwie ein bisschen besser sein. Das kann ich dir nicht. Als in Niedersachsen. Das weiß ich nicht. Arbeitslage. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Grundsätzlich nochmal meine Bitte an dich. Guck dir alles genau an, wo du einen Schritt weiterkommen könntest und tu es. Dann wird sich deine Situation verbessern. Ich wünsche dir da ganz viel Glück für. Dankeschön. Tobias, mach's gut, ne? Wir rufen dich gleich nochmal an. Olaf. Olaf ist 61. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen. Guten Morgen, Olaf. Das Thema heißt Neid. Ja, allerdings. Bist du neidisch? Ja. Auf wen? Ja, ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen. Ja, aber grob kann man sagen. Ja, ist schwer zu sagen. Pass mal auf. Darf ich dir erzählen? Ich bitte darum. Deshalb bist du hier. Ja. Ich war jetzt 12 Jahre mit einer Lebensgefährtin zusammen. Ja. Und die war verheiratet oder ist noch verheiratet. Ach, die war während der ganzen 12 Jahre noch verheiratet? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und okay. Die lebte in einer eigenen Wohnung, wo ich auch mit eingezogen war. Mhm. Ja? Ja. Und er hat dann auch jeden Tag einmal, zweimal angerufen. Ja, und immer Kontakt gehalten. War ja auch nicht schlimm. Wir hatten auch immer schöne Tage miteinander gehabt. Geburtstage, Weihnachten, Wie, da kam dann der Partner zu euch? Ja, ja, ja. Ach, du hast ihn dann auch persönlich sogar kennengelernt? Natürlich, ja. Und das ging dann auch gut? Ja, war relativ, ja, danke. Das war relativ auch gut. Okay. Ja, und weiter? Nur dann, ich sag mal jetzt, vor einem Jahr, da wurde sie 60, da eskalierte das alles, da, weil der Alkohol drin war und alles, und das eskalierte. Was heißt das, es eskalierte? Das heißt, dass er die Wohnung nicht mehr zahlen wollte, weil die waren ja in einer gewissen Trennungsphase, nach 12 Jahren, oder auch nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Moment mal, er wollte die Wohnung nicht mehr mitzahlen. Nein, richtig. Aber wieso hat er überhaupt noch was bezahlt? Warum hast du das nicht bezahlt und die Frau? Ihr habt doch beide darin gewohnt. Richtig, richtig. Nur ich habe auch mitbezahlt anfangs, aber danach wurde ich arbeitslos und krank. Und die Frau konnte das nicht alleine tragen? Nein, allerdings nicht. Ach, das ist ja eine völlig verrückte Geschichte. Das heißt, der Ex bezahlt die Wohnung für den neuen Lover und seine Frau? Richtig, lange, lange, lange Zeit. Wie teuer war die Wohnung? Oder? 500 Euro ungefähr, 400, 500 Euro. Da kommt eine ganze Menge zusammen, wenn man das die Jahre hochrechnet. Allerdings, ja. So, nun ist es eskaliert. Erzähl weiter. Dann ist es eskaliert zu ihrem 60. Geburtstag, also es eskaliert, weil dort ja auch Alkohol wiederum dabei war. Mhm. Und dann habe ich ihn rausschmeißen wollen. Ja. Ja. Und leider Gottes habe ich ein Messer genommen. Mhm. Und hab ihm gesagt, raus bitte, ja. Weil ich war dreimal im Zimmer weggegangen. Ich sag, bitte, bitte, lass Ruhe, Ruhe, Ruhe. Das war schon um 2 Uhr morgens. Bitte Ruhe. Aber klappte nicht. Durch was fing der Streit denn an? Alkohol. Ne, okay, aber das muss ja irgendein Thema in der Luft gelegen haben. Ja, Thema hin. Weißt du, der Ex, der hatte da, der ist ein früherer Manager gewesen, ein Laberer auf gut Deutsch. Da konnte sich gut artikulieren und so weiter. Mhm. Ja, und dann, weißt du, dann hin und her, auch meine Lebensgefährtin, die war auch ein bisschen alkoholisiert, hat sich dann auch zu denen hingefühlt. Also es ging um Kleinigkeiten, die sich hochgeschaukelt haben. Richtig, ganz so, genau. Jetzt bist du mit dem Messer zugange, wie ging es dann weiter? Nee, ich habe ja nicht zugestochen, Gottes Willen. Gott sei Dank, ja. Nein, nein, nein, nein, nur gedroht. Ist er dann gegangen? Ja. Und ich habe sie auch dann gesagt zu meiner Lebensgefährtin, die soll mitgehen. Und dann hat sie da auch ein paar Bierchen mitgenommen. Und unten auf der Straße hat er dann eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Ja, weil die nicht mal mitgehen wollte. Und dann ist sie wieder hochgekommen. Okay. Wie lange? Und dann ist sie auf die Treppe runtergefallen, weil ich konnte das ja nicht mehr, weil ich musste immer viel Tabletten nehmen, weil ich nierenkrank bin. Mhm. Und dann habe ich sie dann wieder ins Bett bringen müssen. Gut, wie lange liegt dieses Ereignis jetzt zurück? Dieses Ereignis, was ich gerade erzählt habe, vom Geburtstag, ein Jahr genau. Ein Jahr. Jetzt müssen wir den Bogen kriegen. Warum bist du neidisch und auf wen? Ja, ich bin neidisch, weil ich das nicht geschafft habe, weil ich jetzt krank geworden bin, weil ich jetzt arbeitslos im Augenblick noch bin. Was hast du nicht geschafft? Ja, meine Lebensgefährten zu halten. Ach so, das heißt, die ist jetzt weg? Ja, die ist bei ihm wieder eingezogen. Ah, was heißt eingezogen? In diese Wohnung wieder, die er sowieso bezahlt hat? Oder in eine andere Wohnung? In eine andere Wohnung, die hatten noch ein kleines Häuschen. Okay. Der wohnt oben und dann unten, die Wohnung war frei, die hat er auch frei gemacht, weil das Haus nicht alleine halten kann. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, da muss jemand rein. Jetzt bist du neidisch und auch eifersüchtig auf den Ehemann? Ja. Warum ist denn deine Freundin, mit der du immerhin 12 Jahre zusammen warst, warum ist sie denn wieder weggegangen, wieder zurückgegangen zu ihrem Mann? Das ist eine gute Frage. Ja. Weil er oder beziehungsweise sie hat mir das erzählt, weil sie mit mir keine Zukunft und Alternative hat. Und das fällt ihr so nach 12 Jahren ein? Ja, auf. Ja, ja. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Ich komme da nicht mit klar. Gibt es überhaupt noch einen Kontakt zwischen euch? Natürlich, das ist die Problematik. Wir telefonieren 4-5 Mal am Tag. Heute hat er auch 5 Mal angerufen, weil sie immer an mich denkt. Und besuchst du die beiden denn auch in ihrer Wohnung, in ihrem Haus? Nein, nein, nein, im Moment will ich das nicht. Du hast zu ihm jetzt im Moment keinen Kontakt? Nein, habe ich nicht. Ich habe vor 2 Wochen war ich mit ihr noch 4 Stunden einkaufen. Ja, und da hat sie mir noch gesagt, dann Mensch, irgendwie habe ich dann irgendwie Gedanken wiederbekommen, ja. Mhm. Ja, aber das tut mir auch weh im Herzen, absoluten weh im Herzen. Sag mal, ist der andere Mann, du sagst, der war Manager, der ist dann doch finanziell, steht der besser da als du? Natürlich. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie zu dem gegangen ist. Ja, weil sie immer gesagt hat, du hast keine Perspektive mit mir. Und das meint sie auch finanziell und materiell? Denke ich mal. Das heißt, wenn du jetzt auch gut Kohle hättest, wäre die vielleicht gar nicht von dir weggegangen? Nein, denke ich mal. Und wegen meiner Krankheit nur mal auch. Ja. Ich wurde jetzt vorher ja Nieren, total nierenkrank. Mhm. Oder ja, dieses Jahr. Ja, und dann ist es ja auch für jeden, es ist ja auch nicht gerade lustig. Nee, das ist beschwerlich auch für den Partner. Aber ich will dir mal was sagen, Olaf, das spricht nicht sehr für diese Frau. Nee, das weiß ich. Wenn du das so klar sagst, dass die eigentlich wegen des Geldes dahin gegangen ist, dann, ich sag's mal ganz böse, dann taugt dir auch nichts. Nee, glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, aber weißt du, ich glaube, wenn da wirklich ehrliche Liebe im Spiel wäre, dann wäre die natürlich bei dir geblieben. Ja. Ich habe immer gesagt, es gibt eine Alternative. Absolut eine Alternative, ja. Ja, die wäre? Man kann immer reden und mal gucken, wie es weitergeht. Mhm. Ja, aber ich würde jetzt an deiner Stelle, Olaf, ich wäre an deiner Stelle sehr gekränkt. Ich bin sehr gekränkt. So. Und ja, aber ich appelliere jetzt mal an deinen Stolz, an deinen Selbst. Ja, Stolz hin und her. So, aber an dein Selbstwertgefühl. Ja, was soll das denn? Wenn die ist, ich weiß, ich bin froh, dass sie mich anruft morgens und an meine Tabletten erinnert. Ja, ich bin froh. Das heißt, du hast gar nicht die Kraft, das ganz abzuschließen. Domian, darf ich dir mal was sagen? Weißt du, ich bin ja nach 12 Jahren wieder in meine Wohnung zurückgekehrt und ich kenne hier niemanden mehr. Mhm. Ja? Du bist einsam. Bitte? Du bist einsam auch. Allerdings. Mhm. Ganz, verstehe. Ganz einsam. Und ich froh, deswegen bin ich auch froh, wenn sie telefoniert mit mir. Mhm. Ob das richtig ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Ich verstehe das. Es ist wahrscheinlich falsch, aber es ist insofern schlüssig, weil es gar nicht anders geht in deinem Leben im Moment. Nee, im Moment geht das nicht. Mhm. Weißt du, ich bin froh, absolut froh, wenn jemand mit mir telefoniert. Ich habe, ich sag mal, ich komm raus. Ja, und so ist es. So ist es. Nee, ich bin froh einig, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Das weiß ich auch. Ich möchte dir doch zusätzlich, wenn das jetzt alles schon so verfahren ist, dennoch einen Rat geben, dass du dir eine psychologische Unterstützung suchst. Denn du bist ziemlich labil und angeschlagen und das Leben ist schwierig für dich. Vielleicht hilft dir das ein wenig. Deswegen möchte ich gerne, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte jetzt mit dir redet und dir vielleicht die ein oder andere Adresse noch an die Hand gibt, wohin du dich wenden könntest. Einverstanden? Das wär schön, ja. Das machen wir sehr gerne, Olaf. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich an und dir drücke ich die Daumen, dass es sich doch irgendwie wieder zum Guten für dich fügt. Ach ja. Ja. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ich mit dir sprechen konnte. Sehr gerne. Viel Kraft wünsche ich dir. Alles Gute, mein Lieber. Darf ich dann auch vielleicht mal An einen Autogrammhaufen? Ja, sehr, sehr gerne. Dann sagst du gleich dem Jürgen deine Anschrift. Gerne. Okay, mein Lieber, ich tschüss. Danke mich recht herzlich für dein Gespräch. Sehr gerne, Olaf. Tschüss. Tschüss. Und um 1.45 Uhr geht es weiter mit Claudia. Und Claudia ist 42. Guten Morgen, Claudia. Morgen. Guten Morgen, Claudia. Um was geht's bei dir? Genau. Und zwar bin ich neidisch auf Leute, die Füße haben. Die Füße haben? Ja. Du hast keine Füße? Keine Füße mehr, nein. Ich bin seit meinem 10. Lebensjahr im Krankenhaus gewesen, habe über 200 Operationen 200, hinter mir. 200 ja. Operationen? Was ja. ist denn da geschehen? Warum so viele Operationen? Ich habe chronischen Knochenfraß, chronische Osteomyelitis. Schon von Geburt an quasi? Nein, von meinem 10. Lebensjahr. Mhm. Und dieser Knochenfraß hat die Füße zerfressen und die mussten abgenommen werden? Ja. Mal so aber, ganz profan gesagt. Also Knochen nach Knochen, aber irgendwann waren halt keine Knochen mehr da zum Rausnehmen. Und deswegen mussten dann 2003 und 2005 die Füße amputiert werden. Was genau erklärt, ich habe es jetzt sehr, sehr flapsig so erklärt, was genau macht diese Krankheit mit den Knochen? Die löst die auf. Das heißt wirklich? Und Antibiotikum hilft nicht mehr, weil ich gegen alle Antibiotikums ungefähr resistent bin. Das heißt, in der Tat lösen sich, oder damals, als du Kind warst, haben sich deine Fußknochen aufgelöst. Und du hattest genau. nur noch sowas da hängen an Sehnen und Muskeln. Ja, es wurden dann Mittelfußknochen rausgenommen, Zehen abgenommen, ja, alles, was so an Knochen da war, und irgendwann war halt nichts mehr da. Achso, die waren nicht ganz verschwunden, die Knochen, sondern nein, die waren so angegriffen, nein. dass sie rausgenommen werden mussten. Ja, genau. Ah, ja. Verstehe. Das heißt, du bist dann schon als Jugendliche ohne Füße aufgewachsen. Ja gut, da war ich 31, also als der erste Fuß amputiert wurde. Ich dachte, als Kind wäre das schon gewesen. Nein, also seit Kind war ich im Krankenhaus und habe mit der Krankheit zu tun. Aber abgenommen wurden die erst 2003 und 2005, da war ich 31. Das heißt, 33 dann ist es ja, glaube ich, noch viel schlimmer, als wenn man das als Kind gemacht bekommt, weil man ja, es genau. dann nicht anders kennt. Wie hat sich dein Leben, seitdem du keine Füße mehr hast, verändert? Ja, ständig trotzdem im Krankenhaus, weil die Prothesen dann nicht mehr passen. Ich muss auf die Hosen gucken, die ich anziehe. Ich kann nicht einfach mal barfuß durch die Wohnung laufen. Barfuß heißt also mit den Prothesen durch die Wohnung laufen, meinst du? Ja, weil ich ja neidisch bin auf die Leute, die eigentlich Füße haben. Mhm. Und ich habe halt keine Füße mehr. Und wenn ich dann nachts die Prothesen ausziehe und mal auf Toilette muss, dann muss ich die wieder anziehen. Mhm. Das ist halt ziemlich lästig. Und früher bin ich auch schwimmen gegangen. Also im Schwimmverein, richtig mit Sprungbrett, also 10-Meter-Turm und so. Mhm. Und das kann ich einfach nicht mehr. Das geht alles nicht mehr. Kannst du mit diesen Prothesen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, kannst normal du normal laufen. Geht das, ja? Ja, das geht die meisten schon. Tippen auf Knieverletzung. Mhm. Jetzt ist diese Krankheit, du hast ja weiter diese Erkrankung, oder? Ja, also es kann sein, dass ich diese Entzündung bis oben zur Hüfte, also dass die Beine dann wirklich komplett abgenommen werden müssen. Wie ist denn der Stand der Dinge im Moment? Momentan ist Stillstand. Das heißt, das ist ja schon mal gut. Ja. Aber um auf den Neid zurückzukommen, beschreib das mal ein bisschen näher, wie der Neid sich bei dir so bemerkbar macht, wie du den spürst. Ja, so, wenn man zum Beispiel im Sommer, wenn die Leute dann mit Sandalen kommen oder mit Kleidern oder mit Röcken, das mache ich ja alles nicht. Ich trage halt immer lange Hosen, hab dann festes Schuhwerk, weil ich ja sonst da rausrutschen würde mit den Prothesen. Mhm. Und Schwimmbad oder die Leute sitzen irgendwo auf der Wiese, haben ihre Schuhe aus und das mache ich alles nicht, weil ich möchte ja keinem irgendwie zumuten, meine Stümpfe dahin zu halten. Mhm. Das heißt, du guckst wirklich ganz gezielt, so wenn du unterwegs bist, nach unten? Also gerade wenn ich im Café sitze oder so, ja. dann fällt das natürlich auf. Ne? Und schaust dir die Füße und die Beine an. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Nun ist es ungefähr 10 Jahre her, dass das gemacht wurde bei dir. Wie hat sich der Neid bei dir entwickelt seitdem? Ist er stärker geworden oder doch irgendwie weniger? Hat er sich abgeschwächt? Der hat sich abgeschwächt. Wie? Aber ist halt trotzdem vorhanden. Mhm. Das Schlimme bei Neid ist ja, dass er das ist ja ein ganz furchtbares Gefühl, was sich auch nur gegen einen selbst richtet. Denn am meisten leidet der ja, der neidisch ist. War dir das so klar, dass du dir da selbst auch so mit schadest, durch, wenn dieses Gefühl so hochkommt? Ja, das ist mir schon bewusst. Wobei natürlich jeder Mensch das verstehen kann, dass du neidisch bist. Jeder kann das verstehen. Und ich weiß auch nicht, wie man das jetzt klug innerlich so sich zurechtlegt, dass man das Schicksal akzeptiert. Letztendlich liegt darin, glaube ich, der Schlüssel, dass man das eigene Schicksal, wie immer es aussieht, akzeptiert, um nicht neidisch zu sein. Aber das sind schöne theoretische Worte, ist mir schon klar. Ich meine, das mache ich ja eigentlich, weil viele Leute ziehen ja die Prothesen nicht an, weil die vom Kopf her das nicht können. Die denken dann, Fremdes sind nicht meine, ziehe ich nicht an. Bloß mir blieb ja nichts anderes übrig, weil ich habe ja beide Füße amputiert und ich musste diese Beine ja akzeptieren für mich. Wie war das eigentlich, als du nach der Operation aufgewacht bist und nach unten geguckt hast? Und schrecklich. Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen mein Fuß, der war vorher noch 6 Wochen dran mit einem Fixateur, mit so Stäben dadurch, weil die die Haut von der Ferse retten wollten. Mhm. Und jeder fragte natürlich, was ich da habe. Ich sag, der Fuß muss irgendwann ab, weil ich konnte die Frage nicht ertragen. Ich hatte einen Fuß vor mir 6 Wochen lang und ich wusste aber, dass der abkommt. Mhm. Das war halt das Schlimme. Und danach auch, ich konnte meinen Stumpf nicht angucken. Ich habe da immer ein dickes Kissen zwischengestellt, wenn die da verbunden haben, weil das ging anfangs nicht. Hast du, was viele Amputierte erzählen, auch das Gefühl gehabt, nach der Amputation, dass der Fuß noch da ist? Ja, ich habe Phantomschmerzen. Wenn mir einer auf die Prothese steigt, vorne auf den Fuß, dann merke ich das, dann sage ich aua. Bis heute immer noch? Ja. Mhm. Ich nehme auch Schmerzmedikamente deswegen. Und kannst du heute die Stümpfe angucken? Ja. Also schon lange, also es hat nicht lange gedauert. Ich sag jetzt mal 6 Wochen oder so, dann ging das. So als der zweite Fuß dann 2005 auch noch abkam, wo ich nicht mit gerechnet habe, das war viel schlimmer dann. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Obwohl man im ersten Moment vielleicht denkt, naja, das hat sie ja schon einmal erlebt und ist trainiert. Aber der Schock, aber den zweiten. Kann man, ja. Ja. Wenn man dann nach Hause kommt aus dem Krankenhaus, auch vor allen Dingen als der zweite dann amputiert war, ist man doch wahrscheinlich zunächst ganz hilflos so im Alltag. Wie hast du das gemacht? Ach, das habe ich öfters praktisch im Rollstuhl gesessen, dann erfindet man halt viel, ne, mit dem Staubsauger oder mit so, wenn ich oben irgendwo nicht drankomme, dann nehme ich meine Gehhilfe und hole mir das runter oder so. Da findet man schon viele Sachen, entwickelt viele Sachen, damit das einfacher wird. Du warst ja nun eine junge Frau, du bist immer noch eine junge Frau, aber du warst eine besonders junge Frau, als das alles passiert ist. Warst du damals in einer Beziehung? Ich war verheiratet. Wie hat dein Mann darauf reagiert? Der kannte das ja auch nicht anders. Also er hat das schon akzeptiert und die Trennung, die war halt wegen was anderem, aber nicht wegen meiner Füße. Aber dennoch. Ich habe auch nur Tochter und die ist da auch mit groß geworden. Also. Dennoch, auch wenn man sich schon lange kennt und wenn man vertraut miteinander ist, hast du dich geschämt, deinem Mann die Stümpfe zu zeigen? Anfangs schon, ja. Das glaube ich, ging mir auch so. Wie lebst du heute? Ich habe einen Lebensgefährten seit 3 Jahren und meine Tochter, die wohnt auch noch zu Hause mit 19. Wie hast du versucht, diesen Neid zu bekämpfen? Indem ich auch viele Gespräche mit meinem Lebensgefährten geführt habe. Und er mir dann gesagt hat, dass ich schon angeschlagen bin und mir nicht noch zusätzlich das Leben schwer machen soll. Ja, genau. Ja. Ich glaube, ein guter Ratgeber gegen Neid ist ja, wenn man gegen Neid vorgeht, indem man das, was man hat, wenn es vielleicht auch nicht viel ist, wertschätzt. Ja, genau. Ja. Dass man sich nicht vergleicht mit dem noch Besseren, sondern sich vergleicht mit dem Schlechteren. Ja, das tue ich auch. Ja. Also, wenn ich auch angesprochen werde oder so, ach du Arme oder sie arme Frau oder was weiß ich, dann sage ich immer, es gibt noch Schlimmeres. Meine Mutter ist an Darmkrebs gestorben. Genau. Das ist, das möchte ich nicht erleben. Genau, also, und du kannst, es gibt Menschen, die immer im Bett liegen müssen, du kannst dich bewegen, du kannst gehen, genau, wenn es alles kompliziert ist, aber es geht halt. Ja. Ich wünsche dir sehr, Claudia, dass der Rest Neid auch noch weggeht. Und Dankeschön. Dass das alles an dir vorbeifließt und du. Und ich wünsche dir natürlich auch noch, dass die Krankheit nicht fortschreitet. Das ist ja auch, ja, das hoffe ich auch enorm. Ja. Auch dafür kann man ja sehr froh sein, dass es so viele Jahre jetzt doch stillgestanden hat. Ja, genau. Liebe Claudia, ich drücke dir von Herzen die Daumen und wünsche dir richtig viel Glück und Gesundheit. Danke. Und du bist sehr sympathisch und es ist gut, dass du aufhörst. Ich danke dir sehr für deine Worte, Claudia. Tschüss, ja. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, und hier haben wir die Joyce, 24. Guten Morgen, Joyce. Morgen, Domian. Hallo Joyce. So, auch nochmal. Hörst du mich gut? Ich höre dich gut, ja. Okay, super. Bist du neidisch? Nee, ich bin gar nicht neidisch, sondern ich habe das Problem, dass meine Mitmenschen neidisch auf mich sind. Warum? Würde jetzt einfach mal, es klingt sehr arrogant, ich bin aber absolut nicht arrogant, aber ich habe ein, ich würde sagen, ich habe ein hübsches Gesicht. Ja. Das höre ich auch öfters, kriege auch sehr viele Komplimente. Ich war früher ein bisschen dicker. Mhm. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Mhm. Habe sehr viel, also meine Ernährung komplett umgestellt. Ich mache sehr viel Sport. Mhm. Und auch auf diesen Erfolg sind die anderen wahrscheinlich eher Frauen neidisch, dass du das geschafft hast. Ja. Und ja. Also das ist wirklich sehr schlimm. Ich finde, mich macht das total fertig, ehrlich. Wie bemerkst du diesen Neid? Wie zeigt er sich? Dass meine Freundinnen zum Beispiel mir ihre Männerbekanntschaften nicht vorstellen wollen. Mhm. Dass die auch ganz selten mit mir feiern gehen möchten. So offensichtlich? Ja. Gibt es auch Bemerkungen, aus denen man das deuten kann? Auf der Arbeit zum Beispiel. Ja, also meine Freundin und ich, wir sind da sehr offen irgendwie, die sagen das dann auch, ne? Die sagen, oh nee, Janan, pass auf, wenn wir mit dir hier jetzt irgendwie feiern gehen, dann haben wir da überhaupt gar keinen Bock drauf. Weil die ja keine Chance haben bei den Typen, weil die dich alle angucken, oder wie? Ja, es klingt blöd, aber es ist halt ja, so. Ja, ich weiß, es gibt so Leute, wenn man mit denen ausgeht, dann ist man unsichtbar neben denen. Ja, also ich ziehe mich jetzt auch nicht irgendwie, so weiß wie aufreizend an und sag hier Aufmerksamkeit auf mich bitte. So bin ich auch überhaupt gar nicht, aber ja. Joyce, das ist der Fluch der schönen Menschen. Der wirklich schönen Menschen. Da denkt man oft, ich habe viele in meinem Leben kennengelernt, da denkt man im ersten Moment, boah, die haben es ja super, die sehen toll aus und die Welt steht ihnen offen. Aber die erzählen fast alle, also die ich kennengelernt habe, genau das, was du gerade erzählt hast. Dass sie mit Neid zu tun haben, dass sie vorsichtig sind, auch wer mit ihnen wiederum es dann zu tun haben möchte. Und letztendlich das fast manchmal in eine Einsamkeit mündet. Ja, schlimm. Ich habe zum Beispiel keinen festen Freund, weil das funktioniert halt nicht. Die sind dann total eifersüchtig und nee, und ich bin jetzt wirklich kein schlimmer Finger oder so. Ich bin schon echt eine treue Seele und ja, das ist echt schwierig. Das Beste wäre, wenn du dir Freundinnen suchst, aber das ist nur auch nicht so leicht getan, die in gleicher Weise attraktiv sind wie du, aber dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Zickereien unter euch. Du, also meine Freundinnen, die sehen alle durch die Bank weg super aus, finde ich. Ne? Also die sehen alle klasse aus, die haben alle eine Top-Figur und aber trotzdem bist du Gegenstand des Neides, weil die wahrscheinlich finden, dass du noch ein Tick hübscher bist. Ja, das kann sein. Und vor allen Dingen, früher warst du keine Konkurrentin, als du dick warst. Jetzt bist du eine Konkurrentin, das macht die wahrscheinlich auch sauer. Ja, das kann sein, das stimmt. Mann. Ja, das ist manchmal auch so schwierig, auch arbeitstechnisch. Ja, ich habe jetzt vor kurzem, musste ich meinen Arbeitgeber wechseln. Was machst du beruflich? Ich bin Altenpflegerin. Ah ja. Mhm. Und also reiner Frauenberuf, also überwiegend. Und ich mache einen Vorschlag, Joyce. Die Sendung ist gleich in ein paar Sekunden vorbei. Wir rufen dich einfach noch mal kurz an, okay? Okay. Dann leg mal auf, super. Bis gleich. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, das war's für heute. Thema Neid in der Technik. Martin Dannhauser. Morgen sind wir auch wieder da. Radio 1 Live, wieder im Fernsehen. Nur in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir nicht da. Schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.